Ich habe nicht vor, die Untaten im Einzelnen zu erörtern, die ich unter Edward Hydes Namen beginne. Es gab natürlich Warnzeichen, dass meine Bestrafung nahte. So gab es schon bei der gegen das Kind begangenen Grausamkeit Augenblicke, in denen ich wegen des Zorns der Erwachsenen um mein Leben fürchten musste. Noch vor dem Mord an Sir Danvers Carrow war ich von einer nächtlichen Ausschweifung zurückgekehrt und in Henry Jekylls Gestalt zurückverwandelt, in einen angenehmen morgendlichen Halbschlaf gesunken, als mein Blick auf eine meiner Hände fiel. Wohl eine halbe Minute lang muss ich wie gelähmt darauf gestarrt haben. Das dürre, knöchrige, schwarzbehaarte Etwas mit hervortretenden Adern. Bis ich schließlich mit einem Satz aufsprang und vor den Spiegel stürzte. Der Anblick ließ das Blut in meinen Adern gerinnen. Ich war als Henry Jekyll zu Bett gegangen und, kein Zweifel, als Edward Hyde soeben erwacht. Die nochmalige Rückverwandlung gelang zwar, aber ich war gezwungen, eine stärkere Dosis einzunehmen. Es waren die genannten Unzuverlässigkeiten, die einen Schatten auf das Vergnügen warfen, das mir meine Exzesse bereiteten. Alles schien darauf hinzuweisen, dass ich langsam die Kontrolle über mein ursprüngliches und besseres Wesen verlor und in meinem zweiten, schlechteren Selbst aufzugehen drohte. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nach dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Regie Annette Kurt. Zweiter Teil. Mord aufgeklärt! Mord aufgeklärt. Der Tod ein Abgeordneter! Der Tod ein Abgeordneter! Täter erkannt! Täter erkannt. Politiker furchtbar zugerichtet! Fahndung landesweit aufgenommen! Lesen Sie! Ja? Guten Tag, wir suchen Mr. Hyde. Mr. Hyde ist ein honoriger, pünktlich zahlender Mieter. Wer sucht ihn? Der Gentleman ist Mr. Utterson, ein Anwalt, und ich bin Inspektor Newcomen von Scotland Yard. Ach, die Polizei. Also nimmt es doch noch ein schlimmes Ende mit ihm. Sie hatten sich aber nicht zu beklagen, haben wir verstanden. Es fürchten sich ja alle vor ihm. Frauen, Mädchen, sogar Männer. Ich hab's manchmal gehört. Die suchen alle das Weite. Das Blut kann einem in den Adern gefrieren, in seiner Nähe. Seine Räume sind im ersten Stock? Er ist nicht zu Hause, aber da war er heute Nacht. Wann? Spät. Naja, für normale Menschen, für ihn früh. Och, er treibt sich herum, trinkt und was noch alles. Und wann ist er wieder gegangen? Ich habe gehört, er hat Geräusche auf der Treppe gemacht. Wieder verschwunden ist er keine Stunde später. Was hat er denn angestellt? Wir haben Mr. Hyde Verschiedenes zu fragen. Können wir dann mal hinaufgehen? Dieser Gentleman und ich wollen uns ein wenig bei ihm umsehen. Na, dann kommen Sie mit. Schließen Sie die Türe gut hinter sich. So, die Leute stehlen einem hier die Zähne aus dem Mund, wenn man noch welche hat. Er bewohnt zwei Zimmer. Bisschen vorsichtig hier am Geländer, ja? Manches ist schon ein bisschen morsch. So, meine Herren. Öffnen Sie bitte. Ja, ich weiß ja nicht. So einfach? Sie sagen es ihm aber bitte nicht, dass ich ihn aufgemacht habe. Er ist zu allem imstande. Wer sonst kennt ihn? Hat er Bekannte, Freunde? Da fragen Sie mal am besten im Lions Inn, weiter vorn. Sarah Bly, die weiß Bescheid über ihn. Freunde. Tja, das ist ja wohl eindeutig. Aus dem Staub gemacht. Und das in aller Eile, nicht wahr? Ja, nach der Art des Durcheinanders zu schließen. Nur, dass Papier nicht schnell genug brennt, wenn man es eilig hat. Was wollte er denn da loswerden? Der Rest eines Scheckhefts, wie es aussieht. Wein. Und kein schlechter. Das Bild über dem Kamin hat auch Qualität. Er dürfte vermögend sein. Dann wollen wir uns doch mal etwas näher bei seiner Bank erkundigen. Und diese Sarah Bly? Nehmen wir uns auf dem Weg dahin vor. Brandwunden, da, überall, was dem Saukaller es eingefallen ist. Ich bin ein anständiges Mädchen. Am Arm, hier, am Rücken auch, mit seiner Zigarre. Ernest ist noch dreckiger ergangen. Erst hatte sie so geprügelt, dass sie sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Schreit herum, sie hätte ihn nicht befriedigt. Können wir Anne sprechen? Nicht mehr, Inspektor. Die hat sich die Kehle durchgeschnitten. Sie wollte nicht mehr, Inspektor. Sie hat Todesangst gehabt. Er hat gesagt, er würde sie nie mehr in Ruhe lassen. Am Ende hat er noch Säure ins Gesicht geschüttet, wie sie ausgesehen hat. Wie soll denn das weitergehen mit uns? Wann war die Sache mit ihrer Freundin? Die war eine Menge, aber nicht meine Freundin. Sie hat mir meinen Kerl ausgespannt. Ist schon ein paar Wochen her, die Geschichte. War meine Schuld. Ich habe ihm noch gesagt, dass sie eine ist, die nur darauf wartet, ihm zu Willen zu sein. Aber Sie haben keine gerichtliche Verfügung. Im Augenblick brauchen wir nur eine Auskunft. Der Mann ist gefährlich. Ich kann das bestätigen. Also gut. Aber dann müssen Sie sich damit zufrieden geben, wenn ich Ihnen sage, dass mehrere tausend Pfund auf seinem Konto liegen. Mehrere. Frische Luft. Ich fange an, mich schmutzig zu fühlen. Ja, das kenne ich gut. Aber wir sind vorangekommen, denke ich. Und ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Mr. Utterson. Ich muss jetzt Verschiedenes veranlassen. Den Fahndungsbefehl erwirken, Flugblatt in Auftrag geben dergleichen. Wahrscheinlich würde es genügen, vor der Bank hier auf ihn zu warten. Irgendwann braucht er unweigerlich Geld. Muss Panik gewesen sein, dass er sein Scheckbuch verbrannt hat. Reine Panik. Wir sollten ihn bald haben. Danke nochmal, Sir. Und guten Tag. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen, Sir? Dr. Jekyll hält sich im Labor auf. Er bittet Sie, zu ihm zu kommen. Ins Labor? Welche Ehre? Ja, Sir. Geradeaus und am Ende des Korridors durch die Tür rechts. Danke, Poole. Ich finde mich zurecht. Nimm Platz, Utterson. Ich bin gleich soweit. Was hast du in Arbeit? Ein Fehlversuch, fürchte ich. Zu umständlich zu erklären. Welchem Umstand verdanke ich dein Kopf? Wir sehen so wenig voneinander, mein Freund. Und es interessiert mich, ob du die Neuigkeit schon gehört hast. Welche Neuigkeit? Ich war zu sehr beschäftigt. Unter anderem mit einem Vortrag vor der Royal Society. Totaler Reinfall. Perlen für die Säue. Freund Lanyon war auch mit von der Partie, von heiligem Zorn erfüllt. Aber lassen wir das. Er hatte nicht einmal Unrecht. Womit? Ein paar von den Schlüssen, die ich aus meinen Forschungen mit Drogen gezogen habe, waren vielleicht ein wenig voreilig. Ich habe meine Versuche fürs Erste aufgegeben. Lanyon wird sich freuen. Die Neuigkeiten, die ich im Sinn hatte, betreffen Carew und Hyde. Es besteht kein Zweifel, dass er den braven alten Mann umgebracht hat. Oh Gott, ja. Ich hörte die Zeitungsjungen seinen Namen rufen. Der Arme. Ihr seid beide meine Mandanten, Carew und du. Ich möchte wissen, woran ich bin. Du bist nicht so von Sinnen, dass du Hyde verstecken würdest? Ich schwöre bei Gott, Utterson, dass mir Hyde nie wieder vor Augen kommen soll. Ich bin fertig mit ihm ein für allemal. Das soll dir bei meiner Ehre versichert sein. Es wird ein Ende haben mit allem. Im Übrigen hat er mich nicht einmal um Hilfe gebeten. Wart es ab. Er steht plötzlich vor deiner Tür. Ich müsste mich sehr täuschen. Ich kenne ihn gut genug, besser als du. Das war das Letzte, was man von ihm gehört hat. Ich hoffe um deinetwillen, dass du recht behältst. Deine Lage ist schwierig genug. Bei einem Prozess wärst du unweigerlich hineinverwickelt. Ich mache mir keine Sorgen über die Zukunft, aus Gründen, die ich mit niemandem teilen kann. Aber in einer Sache wäre mir dein Rat doch wichtig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe einen Brief erhalten. Soll ich ihn der Polizei übergeben? Was denkst du? Ich würde die Entscheidung gerne dir überlassen, Addison. Ich habe größtes Vertrauen in dein Urteil. Du fürchtest, der Brief könnte zu seiner Entdeckung führen? Nein, und das wäre mir auch herzlich gleichgültig. Wie gesagt, ich bin fertig mit Hyde. Nein, ich denke an meine eigene Person. Ich fühle mich durch diese schlimme Sache bloßgestellt. Zeig mir den Brief. Hier. Ohne Umschlag? Den habe ich ins Feuer geworfen, ohne nachzudenken. Er ist übrigens durch einen Boten überbracht worden. Da steht, du sollst dir bezüglich seiner Sicherheit keine Sorgen machen. Wirklich? Er will sich offenbar davon machen. Einerseits, gut so, fort mit Schaden. Andererseits, kann man es zulassen, dass seine Untaten ungesühnt bleiben? Ich habe noch mehr zu Ohren bekommen inzwischen. Bitte, erspare mir die Einzelheiten. Dein Testament, Jekyll. Er muss es dir ja regelrecht diktiert haben. Ja. Ja. Ja, das trifft zu. Wusste ich es doch. Du bist mit knapper Not davon gekommen. Er wollte dich zweifellos umbringen. Ich habe so hohes Lehrgeld bezahlt. Wie noch nie in meinem Leben, Addison. Oh ja. Genug jetzt davon. Ich wünsche dir eine gute Nacht, mein Freund. Ich finde hinaus. Gib Acht, dass dir hier nichts überläuft. Ihr Mantel, Sir. Danke, Poole. Ach, eines noch. Was war das für ein Bote, der heute den Brief an Mr. Jekyll gebracht hat? Bote? Es ist heute kein Brief überbracht worden. Bedauere, Sir. Die Nachricht, dass der Mord an Carew beobachtet worden und damit Hyde als Mörder identifiziert war, hatte mich aufs Höchste alarmiert und veranlasst, das Quartier in Soho aufzusuchen, dort befindliche Papiere zu vernichten und den Unterschlupf aufzugeben. Zugleich schien das Problem meiner künftigen Lebensführung gelöst. Ob ich es wollte oder nicht, war ich von nun an auf den besseren Teil meiner Existenz beschränkt. Jekyll war zu meiner Zufluchtsstätte geworden. Denn Hyde wurde im ganzen Land gesucht. Der Mord an Carew in Ekstase begangen war kein bloßes Verbrechen mehr gewesen, sondern eine Wahnsinnstat von größtem Ausmaß. Ich versuchte zu büßen und Gutes zu tun. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich dieses unschuldigen Lebens sogleich wieder überdrüssig geworden wäre. Aber der Fluch zweifachen Wollens war damit nicht von mir gewichen. Er war ein feiner alter Mann. Trinken wir auf ihn. Auf Sir Danvers. Ganz nach seinem Geschmack im Übrigen. Draußen der Nebel, der sich in Londons Straßen breit macht. Drinnen ein knisterndes Feuer und dazu ein edler Burgunder im Glas. Wollen wir es uns also nicht verdrießen lassen. Wie lang kennen wir uns jetzt schon, Guest? Man mag die Jahre gar nicht mehr zählen. Ich kam doch noch als Junge zu Ihnen, Mr. Utterson. Sie hatten gerade Ihre Zulassung bekommen und die Kanzlei eröffnet. Und ich bin im nächsten Augenblick auf den Lehrlingsstuhl geklettert. So kommt es jedenfalls, nicht wahr? Dass wir beide zusammen ein Wissen von Personen und Dingen angehäuft haben, das im Besitz fremder Leute einiges Unheil anrichten könnte. Ganz recht, Sir. Er will von Hyde nichts mehr wissen, hat mir Dr. Jekyll gesagt. Die Polizei muss Hyde ja nur finden. Dass Dr. Jekylls Name dann ins Gerede kommt, ist wohl kaum vermeidlich. Ich habe hier ein handschriftliches Dokument, einen Brief von Hyde. Ich frage mich, inwieweit sich der Geisteszustand eines Menschen aus seiner Schrift ablesen lässt, Guest. Ja, dass seine Schrift viel verrät, ist sicher. Darf ich? Hier. Ich bin von dem vielen Kopieren früher ja in Schriften geübt. Das Autograph eines Mörders. Na? Das ist eine vertraute Schrift. Das kann nicht gut sein. Sie haben dieser Tage eine Dinner-Einladung von Dr. Jekyll erwähnt. Dürfte ich sie sehen? Natürlich. Hier. Ah ja, wie ich schon dachte. Interessant. Was ist interessant, Guest? Hier, sehen Sie. Die Schriften von Hyde und Jekyll sind verschieden geneigt, Sir. Die von rechts nach links, die andere umgekehrt. Wie denn nicht? Alle Schriften sind verschieden, wie wir wissen. Nein, eben nicht. Die Einladung und der Brief stammen höchstwahrscheinlich von derselben Hand. Wie denn das? Wie käme Henry Jekyll dazu, für einen Mörder einen Brief zu fälschen? Sehr hübsch. Hier, mein Junge. Danke, Sir. Und frohe Weihnachten. Hast du ein zu weiches Herz, Onkel? Und du ein zu schnell hart gewordenes, lieber Richard. Und jetzt sag mir, apropos, wie du Weihnachten verbringen wirst. In der Familie oder willst du mit deinen Freunden die Gegend unsicher machen? Was wird dich überraschen? Ich habe jetzt erstmal genug von meinem Junggesellenleben. Ich beabsichtige, das Fest durchaus häuslich zu verbringen. Erzähl mir, was du Neues über dieses Monster namens Hyde weißt. Nicht viel. Oder richtiger, nichts. Er ist völlig von der Bildfläche verschwunden. Wenig Trost für seine Opfer. Nicht zuletzt die leichten Mädchen. Es ist mir andererseits zu Ohren gekommen, dass ihnen sein und mein Freund Dr. Jekyll, der dazu keinerlei Grund hat, eine gewisse Summe übereignet hat. Es bleibt ja doch seltsam, wie sich manchmal die gegensätzlichsten Menschen miteinander befreunden, nicht wahr? Wie wahr, mein Junge. Übrigens werde ich heute Abend mit eben jenem Freund speisen, auf den wir unsere Theorie gerade gegründet haben und der inzwischen wieder in unsere Gemeinschaft zurückgekehrt ist. Erwähnt er seinen anderen Freund? Hyde gelegentlich? Nein. Seit dem Mord an Carew nimmt er den Namen nicht mehr in den Mund. Ich muss dich hier verlassen, Onkel. Dann wünsche ich dir einen interessanten Abend und vergiss nicht, dass deine Schwester dich zu den Feiertagen erwartet. Wie lange mussten wir dieses Vergnügen vermissen? Trinken wir darauf. Ja. Auf die alte Freundschaft, die uns alle verbindet. Nimm dein Glas zur Hand, Jack. Ihr seid zu freundlich zu mir. Aber in der Tat ist mir, als sei ich nun irgendwie zurückgekehrt. So sehen auch wir es. Hörte. Zu gütig, Lenny. Apropos gütig, ich höre, dass du unter die Wohltäter gegangen bist, allenthalben Gutes tust. Ich möchte das nicht erörtern, wenn du erlaubst. Zitiere uns lieber ein wenig aus deinem literarischen Vorrat. Wie wäre das? Ach, ich weiß nicht. Ganz recht, wir bestehen darauf, alter Junge. Also gut. Ja. Dickens, erste Strophe, Marleys Geist. Gut. Marley war tot, damit wollen wir anfangen. Darüber gibt's nicht den leisesten Zweifel. Sein Totenschein war vom Geistlichen, vom Notar, vom Leichenbestatter und vom Hauptleidtragenden unterzeichnet. Scrooge hatte unterschrieben und Scroogs Name war an der Börse gut für alles, wozu er ihn hergab. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Es war zweifellos derselbe Täter. Die gleiche Handschrift, wie wir sagen, Sir. Diesmal bei einer jungen Frau. Großer Gott, Hyde ist zurückgekehrt. Davon müssen wir ausgehen. Unter den Mädchen herrscht nach dem Mord die helle Panik. Das lässt sich denken. Aber werden Sie nicht im Gerichtssaal erwartet, Mr. Utterson? Ich? Ja, natürlich, Inspektor. Der Gerichtsdiener hat Sie schon aufgerufen. Dr. Jekyll heute zu Hause, Poole? Bedauere, Sir. Nein, er ist nicht da. Tut mir leid. Es fehlt ihm aber nichts. Er ist nur sehr beschäftigt, Sir. Ich muss ihm gerade wieder gewisse Chemikalien besorgen. Ich bitte um Nachsicht, Sir, aber Mr. Jekyll ist offiziell nicht zu Hause. Das ist ja nicht das erste Mal. Wir kennen uns jetzt lang genug, Poole, dass ich Sie um einen Gefallen bitten kann, denke ich. Sir? Wenn Ihr Herr der Hilfe bedarf, welcher Art auch immer, verständigen Sie mich, bevor Sie sich an irgendjemand sonst wenden. Sie verstehen mich? Ja, Sir. Und danke, Sir. Utterson, mein Lieber. Ich hatte keine Ahnung, dass du krank bist, mein Freund. Warum habe ich das nicht früher erfahren? Meine Anweisung. Es passt nicht zu dir, im Bett zu liegen. Was fehlt dir? Niemandem wäre es anders ergangen. Ich habe nur noch kurze Zeit zu leben. Aber Lanyon... Wozu bin ich Arzt? Und ich habe keine Angst vor dem Tod. Mein Leben war schön, ich habe es genossen. Es sieht so aus, als sei Jekyll ebenfalls nicht wohl. Hast du ihn noch einmal getroffen? Einmal. Ich will nichts mehr von ihm sehen und hören. Für mich ist er bereits tot. Aber wir waren doch alle Freunde. Nein, niemals mehr. Es ist nicht zu machen, frag ihn selbst. Er lässt mich nicht zu sich. Das überrascht mich nicht. Eines Tages, nach meinem Tod, wirst du einen Brief von mir erhalten, in dem alles erklärt ist. Und jetzt entscheide dich. Wenn es sonst noch etwas zu sagen gibt, dann setz dich hin, um Gottes Willen, und sprich. Aber wenn du von dieser verwünschten Geschichte nicht ablassen kannst, dann in Gottes Namen verschwinde. Ich ertrage sie nicht. Sie lässt mich den Schlaf fürchten aus Angst vor meinen Träumen. Ja... Ich habe verlernt zu schlafen. Als die erste Woge meiner Reuephase nach dem Mord an Caro verebbt war, hatte der hässliche, gerade erst bezähmte Teil meines Wesens sich zurückgemeldet und mit jeder Woche, jedem Tag immer deutlicher danach verlangt, von der Kette gelassen zu werden. Nicht, dass ich Hyde unbedingt zu erneutem Leben hatte erwecken wollen, zu deutlich standen mir noch die damit verbundenen Gefahren vor Augen. Aber eine andere Möglichkeit als die, mich für verbotene Wonnen seiner Person zu bedienen, besaß ich, Jekyll, nicht. Und gewöhnlicher, heimlicher Sünder, der ich war, hatte ich der Versuchung schließlich nachgegeben. In der Folge hatte Hyde sich mit triumphierender Gewalt zurückgemeldet. Besten Dank, Sir. Oh, Jekyll? Utterson, ich komme gerade nach Hause und bin in Eile, wie du siehst. Und ich lasse mir das nicht gefallen. Dieses Versteckspiel mit einem Freund. Deinem Besten, dachte ich. Dass du mich zu diesem Überfall auf der Straße zwingst. Nicht freiwillig. Und wenn du mich bitte jetzt entschuldigst. Ich verlange eine Erklärung. Zwei Erklärungen. Weshalb finde ich mich aus einem Haus verbannt, das ein Hort unserer Freundschaft war? Und die zweite? Lanyon ist nach irgendeinem Vorfall zwischen euch aufs Schwerste erschüttert und liegt im Sterben. Ich bin mit euch beiden befreundet. Wenn es also irgendetwas gibt, womit ich der Ursache für diesen Zerfall abhelfen kann... Nein. Lanyon und ich werden uns nie wiedersehen. Aber warum? Das geht nur ihn und mich etwas an. Und du sei nicht überrascht, wenn auch für dich meine Tür verschlossen bleibt. Unsere Freundschaft ist mir trotzdem kostbar. Dann sag mir endlich den Grund all dessen. Du musst es ertragen, dass ich meinen dunklen Weg allein gehe. Ich habe einen Fluch auf mich geladen, mein Freund. Sag mir den Grund, Jekyll. Lanyon kennt ihn. Und sein Wissen hat ihn niedergeworfen. Nichts und niemand kann mein Schicksal wenden. Achte mein Schweigen. Sonst ist nichts zu tun. Und ich hatte gehofft, das Band der Freundschaft hielte uns wieder umschlungen. Lanyon liegt im Sterben. Wenn ich das nur von mir sagen könnte. Leb wohl, mein Freund. So rasch. Wer hätte das gedacht? Wenn man ihn zuletzt gesehen hat, ist man weniger erstaunt. Der Gentleman im Bowler. Hm? Ja, Inspektor Newcomen von Scotland Yard. Er kommt zu seiner Beerdigung, aber nicht sein alter Freund. Vielleicht ist Dr. Jekyll indisponiert, Sir. Nein, Guest, ich vermute etwas anderes. Es war ein schöner, klarer Januartag gewesen. Die Erde feucht, wo es getaut hatte. Aber der Himmel ohne Wolken. Ich hatte auf einer Bank im Regent's Park gesessen. Die Bestie in mir leckte sich in Rückerinnerungen die Lippen. Reue versprach ich für später. Und musste lächeln über die Ähnlichkeit mit meinen Mitmenschen. Im selben Augenblick, in dem mir diese hochmütigen Gedanken durch den Kopf zogen, hatten mich ein Schwächeanfall und Übelkeit überkommen. Als ich so dasaß und mich noch zu sammeln versuchte, blickte ich hinab. Die Kleider hingen seltsam an mir. Und da war sie wieder. Heizhand. Nicht mehr die meine. Für einen kurzen Augenblick stand mir das Herz still. Dann trat ein, was ich schon früher beobachtet hatte, dass in meinem zweiten Charakter alle Fähigkeiten aufs Äußerste geschärft erschienen. Und so wusste Hyde im selben Augenblick, dass wenn er versuchte, das Haus zu betreten, um an die im Labor aufbewahrte Medizin zu gelangen, seine eigene Dienerschaft ihn auf der Stelle dem Galgen überantworten würde. Mit anderen Worten, ich musste mich einer fremden Hand bedienen, um mich aus meinem Zustand zu befreien. Ich dachte an Lanyon, weil er ein Kollege war. Aber wie sollte ich ihn verständigen? Wie ihn überreden? Vorausgesetzt, es gelänge mir, eine Verhaftung auf der Straße zu entgehen. Es fiel mir ein, dass mir eine Eigenschaft meines eigentlichen Selbst immer verblieben war. Meine Schrift. Also ordnete ich meine Kleider so gut es ging, hielt eine vorbeifahrende Droschke an, ließ mich zu einem Hotel in der Portland Street fahren und nahm dort ein Zimmer. Das Geschöpf blieb schlau, meisterte seine Wut und seine Gier, Schmerz zu erzeugen, und warf die beiden notwendigen Briefe zu Papier. Den einen an Poole, den anderen an Lanyon. Lanyon, mein alter Freund. Auch wenn wir in wissenschaftlichen Fragen oft nicht übereingestimmt haben, blieb meine Zuneigung zu dir davon doch unberührt. Heute liefere ich mich dir mit allem aus, was ich besitze. Meiner Ehre, meinem Leben, meinem Verstand. Wenn du mir nicht helfen kannst, bin ich verloren. Ich bitte dich unverzüglich, mein Haus aufzusuchen, wo dich Poole, den ich gleichzeitig verständige, schon erwarten wird. Er hat auf meine Anweisung hin einen Schlosser verständigt, der die versperrte Tür zu meinem Labor öffnen soll. Offen. Gut. Und wie war das mit dem Fach? Sie sollen den Inhalt des obersten Fachs mit nach Hause nehmen, Sir. Dort warte auf einen Mann, der um Mitternacht bei dir erscheinen und sich auf mich berufen wird. Übergib ihm die Chemikalien und meine Dankbarkeit wird keine Grenzen kennen. Den ganzen restlichen Tag hatte Hyde nägelkauend in seinem Hotelzimmer neben dem Feuer gesessen, während ein Kellner ihn zitternd bediente. Er hatte sich, sobald die Nacht hereingebrochen war, in die Ecke einer geschlossenen Droschke zurückgelehnt und planlos durch die Stadt fahren lassen. Als er glaubte, der Kutscher sei misstrauisch geworden, entlohnte er ihn, hastete in seinem unordentlichen Aufzug zu Fuß durch die Straßen, stieß mit dem Messer nach einer Frau, die ihn ansprach, und zählte die Minuten, die ihn noch von Mitternacht trennten. Sie? Sie kommen auf Empfehlung von Dr. Jekyll? Ja. Ja, ich... Dann kommen Sie bitte herein. Die Schublade mit allen Gläsern und Chemikalien. Sehen Sie selbst. Sie kommen also wegen dieser Schublade Mr. Hyde? Ja, ja, ganz richtig, ja, ja, ja. Besitzen Sie ein Messglas? Hier. Ja, ausgezeichnet. Also, dann... prächtige Dämpfe. Soll ich dieses Glas in meine Hand nehmen, austrinken und Ihr Haus ohne eine Erklärung verlassen? Oder ist Ihre Neugierde größer als alles andere? Denken Sie nach. Denken Sie nach, Lenien, bevor Sie eine Antwort geben. Noch nie werden Sie sich Satan näher gefühlt haben. So viel lässt sich versprechen. Wählen Sie. Ich habe mich zu tief eingelassen, um jetzt noch umzukehren. Von Kollege zu Kollege, der Sie sich in einem engen Bereich unserer Kunst bewegen, der Sie die Möglichkeit wesensverändernder Medizin geleugnet und bekämpft haben. Passen Sie also auf. Halt! So. Was tun Sie? Mein Gott. Es spielt alle in uns. Überschwemmt uns. Hass, Zorn, der Wunsch zu töten, sie zu vernichten und zu verderben. Sie in Unrat zu ersticken, ihnen die Kehle herauszureißen, ja, und ihr Blut in die stinkende Gosse strömen zu lassen. Ihnen das Herz herauszureißen und ihren Schreien zu lauschen. Unrat im Kopf. Die Lästerungen, die sich darin jagen. Ich liebe Gott mit meinem ganzen Herzen. Und ich verleugne ihn mit jedem Atemzug. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Er hilft mir. Vergib mir, Allmächtiger. Ich habe furchtbar gesündigt. Lass mich Frieden finden. Lass mich Frieden finden. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein, oh Gott. Nein. Nein. Nicht! Benommen war ich von Lenien nach Hause gegangen, hatte mich zu Bett gelegt und nach der Anspannung des vergangenen Tages tief und fest geschlafen. Am Morgen erwachte ich geschwächt und doch erfrischt. Die Gefahren, die mich gerade noch bedroht hatten, waren alles andere als vergessen. Aber ich war doch wieder bei mir zu Hause und in der Nähe meiner Drogen. Nach dem Frühstück ging ich für eine Weile in den Hof meines Hauses und sog mit Wonne die kühle Luft ein. Da wurde ich von neuem von den unbeschreiblichen Empfindungen ergriffen, die stets eine Umwandlung ankündigen. Mit Mühe erreichte ich den Schutz meines Arbeitszimmers, als die Leidenschaften Heids mich abermals zu durchrasen begannen. Um mich wieder zu mir selbst zu bringen, nahm ich diesmal eine doppelte Dosis, die schon 6 Stunden später ihre Wirkung verlor und erneuert werden musste. Von da an war ich nur noch unter den größten Anstrengungen und unter der unmittelbar stimulierenden Wirkung der Droge imstande, das Aussehen Jekylls zu bewahren. Zu jeder Tages- und Nachtstunde konnte mich dieser Schauer erfassen, der unweigerlich Heid aus mir machte. Mein Leben ist in dieser Nacht zutiefst und unheilbar erschüttert worden. Es wird in Kürze verlöscht sein. Mache dir darüber keinen Kummer, mein lieber Utterson, und betrauere mich nicht. Der Mann, dieses Ungeheuer, hat sich vor meinen Augen verwandelt, in meinen Freund seit Schultagen, Henry Jekyll. Und er hat mir berichtet, auch du wirst es noch erfahren, was für ein Ende unserer Freundschaft mit Henry Jekyll, der im ganzen Land in der Gestalt des unsäglichen Hyde wegen furchtbarer Untaten und der grausamsten Verbrechen gesucht und gejagt wird. Ich finde keinen Schlaf mehr, denn ich wage aus Angst vor den entsetzlichsten Träumen nicht mehr meine Augen zu schließen. Seepool? Kommen Sie herein. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen, Sir. Ja? Es geschehen die seltsamsten Dinge, Sir. Der Doktor hält sich seit Tagen eingeschlossen im Labor. Er hat auch das Essen, das ich ihm auf dem Tablett gebracht habe, nicht angerührt. Stattdessen hat er vor der Tür immer nur Zettel mit dem Namen einer bestimmten Chemikalie hinterlassen, die ich ihm beschaffen sollte. Das habe ich auch getan. Aber sie war ihm nie gut genug. Die Lieferanten wurden ärgerlich. Sie schworen, dass sie die bestellte Substanz geliefert hätten. Wozu brauchte er die? Beim ersten Mal hat er mich zu einer Firma geschickt, von der er die gleiche Substanz vor Jahren schon einmal bekommen hatte. Sie beschafften sie ihm. Und da hörte ich ihn weinen. Das erste Mal in seinem Leben weinen, Sir. Sie haben ihn nicht mehr zu sehen bekommen, seit er sich da drin eingesperrt hat? Einmal. Da kauerte er vor den alten Magazinschränken am Ende des Gangs. Es war alles im Halbdunkel. Er hat sich zu mir umgewandt. Und das Blut ist mir in den Adern erstarrt, Sir. Er sah aus, als würde er eine Maske tragen. Wirres Haar und triefende Lippen. Er rief etwas und schlurfte ins Dunkle davon. Haben Sie ihn denn als Ihren Herrn erkannt? Was soll ich sagen, Sir? Man hätte ihn mit Mr. Hyde verwechseln können. Der gleiche hastige Gang und das Gesicht. Sind Sie Mr. Hyde je begegnet, Sir? Einmal. Furchtbar, ja. Dieser Mensch hat sich auf eine Truhe geschwungen und mich von dort angesehen. Die Augen! Oh Gott! Ich bitte Sie, Sir, kommen Sie mit und sehen Sie selbst. Bitte. Ich kann es nicht mehr begreifen. Gut, Bull, gehen wir. Jedes Maß wird einmal voll. Und alles treibt dem Ende entgegen. Es war dahin gekommen, dass ich, ob ich nur in Halbschlaf gefallen oder tatsächlich für Augenblicke eingenickt war, mittlerweile stets als Hyde erwachte. Durch die Schlaflosigkeit, zu der ich mich deshalb verdammte, war ich matt und leer in Körper und Geist geworden. Und wenn die Wirkung des Medikaments nachließ, wurde ich in den Bannkreis einer Welt voller schrecklicher Bilder hineingerissen. Die Kraft Hydes schien mit der Schwäche Jekylls gewachsen zu sein. Und der Hass, der jetzt beide voneinander trennte, war auf beiden Seiten gleich stark. Die Zeit drängt. Und ich möchte diesen Brief an dich, mein lieber Utterson, nicht unnötig verlängern. Qualen vermögen eine gewisse Gefühllosigkeit zu erzeugen, ein sich abfinden mit der eigenen Verzweiflung. Und meine Bestrafung hätte womöglich noch Jahre auf sich warten lassen, ohne das Unglück, das mich jetzt ereilt und das mich für immer von meinem eigentlichen Selbst geschieden hat. Der Vorrat meines Salzes, den ich seit meinem ersten Versuch nicht erneuert hatte, begann zu schwinden. Du wirst von Poole erfahren, wie ich ganz London habe absuchen lassen. Er brachte mir auch von dem Stoff. Aber die Wirkung blieb aus. Ich bin inzwischen überzeugt davon, dass der ursprüngliche Bestand unrein war. Und dass es gerade diese unaufschlüsselbare Verunreinigung war, die der Mischung ihre Wirkung verlieh. Fast eine Woche ist seitdem verstrichen. Und ich will diese Erklärung unter der Wirkung des letzten Bestands an altem Pulver beenden. Dies ist also das letzte Mal, wenn nicht ein Wunder geschieht, dass Henry Jekyll seine eigenen Gedanken denkt. Oder auch sein eigenes, traurig verändertes Gesicht im Spiegel zu sehen vermag. Keine halbe Stunde mehr, dann werde ich abermals seine verhasste Persönlichkeit annehmen. Wird Hyde auf dem Schafott enden? Oder wird er den Mut finden, sich im letzten Augenblick und dieses Mal für immer von sich selbst zu befreien? Hier also, da ich die Feder niederlege und mich daran mache, dieses Bekenntnis zu versiegeln, beschließe ich das Leben jenes unglücklichen Menschen, Henry Jekyll. Wir nehmen uns eine Laterne, Sir, und gehen durch den Garten ins Labor. Ja, gehen Sie voraus, Poole. Sir, horchen Sie. Mein Gott. Das geht nun schon seit einer Woche so. Seit 20 Jahren bin ich bei meinem Herrn im Dienst, aber das erlebe ich zum ersten Mal. Als hätte ihn das ganze Elend der Welt ergriffen. Rufen Sie ihn. Sir. Sir. Nein, lass mich. Ah! Ich will niemanden sehen. Ah! Niemanden. Mein Freund. Das ist nicht seine Stimme, Sir. Wer ist das da drinnen? Ich denke, wir müssen die Tür einbrechen und ihn stellen. Es hilft nichts anderes mehr. Ich habe es kommen sehen, Sir. Ich habe hier eine Axt und einen Schürhaken versteckt. Jekyll, bitte öffne die Tür. Ich verlange dich zu sehen. Sonst müssen wir die Tür mit Gewalt öffnen. Das ist Hyde. Los, Brühl. Nieder mit der Tür. Aber wo? Wo? Hier! Hinter dem Tisch. Hyde. Tot. Das ist Mr. Hyde. Wo ist der Doktor? Das Reagenzglas in seiner Hand. Es riecht nach bitteren Mandeln, nicht wahr? Wir kommen zu spät, Poole. Für Rettung oder Bestrafung. Hyde hat das Zeitliche gesegnet. Wir müssen ihren Herrn finden. Hier, Sir. Das ist die Chemikalie, nach der er mich geschickt hat. In abgewogenen Häufchen. Hier ist auch etwas davon in den Gläsern. Offenbar immer der gleiche Stoff. Ein Experiment. Teegeschirr auf dem Kamintisch. Als hätte dieses Ungeheuer hier gar nicht gehaust. Wo ist der Doktor? Was ist aus ihm geworden? Der Drehspiegel. Was hat der hier zu suchen? Hier, Sir. Ein Brief. An Sie adressiert. Poole. Dr. Jekyll muss hier gewesen sein. Heute. Wollen Sie nicht lesen, Sir? Ich muss wohl. Aber ich habe Angst. Mein lieber Utterson, wenn dies in deine Hände kommt, werde ich verschwunden sein. Zuerst lies, was Lanyon dir, wie er mir gesagt hat, vor seinem Tod über seine und meine letzte Begegnung anvertraut hat. Und erst dann lies, was ich dir hinterlassen habe, dein unwürdiger und unglücklicher Freund Henry Jekyll. Wird Hyde auf dem Schafott enden, oder wird er den Mut finden, sich im letzten Augenblick und diesmal für immer von sich selbst zu befreien? Hier also, da ich die Feder niederlege und mich daran mache, dieses Bekenntnis zu versiegeln, beschließe ich das Leben jenes unglücklichen Menschen, Henry Jekyll. Wir müssen Schweigen bewahren, Poole. Diese Beichte muss unser Geheimnis bleiben. Für immer. Aber der Tote, Sir, ist er Hyde oder Dr. Jekyll? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Utterson, Rolf Schult. Lanyon, Friedhelm Ptock. Guest, Christoph Eichhorn. Poole, Horst Bollmann. Inspektor, Michael Habeck. In weiteren Rollen Rolf Berg, Karin Buchali, Christiane von Pöllnitz, Christine Urspruch, Christoph Zapatka und Matthias Fuchs als Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Technische Realisation Rudi Stückrath und Petra Kohn. Regieassistenz Alexandre Powels. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1997. Redaktion Martina Müller-Wallraff.